Auch zu finden in der Pop 2000 Box Ken mit dem Song Spoon. Wenn heute die Rede ist von Birth Control, dann wird die Band schnell mit ihrem ersten Schlagzeuger Hugo Egon Balder in Verbindung gebracht. Der Moderator und Showman spielte auch in der speziellen Rockband, die Anfang der 70er schon deutsche Musikgeschichte schrieb. Von den einen als Kopie von Deep Purple und Black Sabbath verurteilt, von den anderen als Liveband geliebt. Hat im Prinzip ein Song überlebt, der heute noch so etwas wie Kultstatus hat. Und genau der findet sich auch in der Pop 2000 Box Birth Control mit Gamma Ray.